Bei Antenne Düsseldorf wird jetzt der Bürgerfunk ausgestrahlt. Die redaktionelle und produktionstechnische Verantwortung liegt bei den Bürgerfunkgruppen. Das reguläre Programm von Antenne Düsseldorf hören Sie wieder in einer Stunde. Aus der Suppe, die Gäste kommen. Ja, hallo, ihr Rübensüßchen. Es ist Freitagabend. Herzlich willkommen zu Musik aus Flingernord von und mit Sam Hoppenstedt und Katalamonte. Ihr hört jetzt die Sendung mit der abwechslungsreichsten Musik aus Düsseldorf, der ganzen Galaxis und noch darüber hinaus. Heute an meiner Seite der Tobi und Sam Hoppenstedt. Guten Abend, ihr beiden. Hallo. Hallo. Katha, du schaust so traurig. Was ist passiert? Ja, ich werde immer ein wenig melancholisch, wenn Läden schließen, in die ich gerne gegangen bin. Ja, ich kenne das. Wenn gute Musiker nicht mehr unter uns fallen, dann geht's mir genauso. Die letzte schlimme Nachricht war die Schließung des Stern-Verlags. Und jetzt wollte ich nach einigen Wochen einmal wieder ins Steakhaus. Und stellt euch vor, mein Steakhaus auf der Graf-Aller-Straße hat einfach dicht gemacht. Die haben noch nicht mal zu mir gesprochen. Dein Steakhaus! Mein Steakhaus! Das ist selbst für mich als Vegetarier außerordentlich schockierend, muss ich sagen. Ja. Und das ist ja nicht alles, das bleibt ja nicht dabei. Es ist also nicht nur das Steakhouse, sondern auch meine Stammmetzgerei auf der Oststraße, wo ich bestimmt schon seit 20 Jahren im Dezember unter anderem meinen Weihnachtsbraten bestellt habe und in dem meine Mutter schon immer gerne ihren Ausschnitt gekauft hat. Die haben auch einfach dicht gemacht. Das macht einen natürlich fertig. Ja, und dann kommt ja noch eins, was ich nie für möglich gehalten habe. Der Laden für Arbeitsbekleidung in der Altstadt, der darüber hinaus der bestsortierteste in Sachen Jeans war, macht ebenfalls dicht. Ja, in dritter Generation, nun ohne Nachfolger. Ja, das ist alles sehr, sehr traurig. Ich meine, gewisse Dinge, da findet man sich ab. Also wenn man zum Beispiel in die Altstadt läuft und geht dann über die Hunsrückenstraße und guckt nach rechts, automatisch kommt jetzt die Bahn, die immer durch die Altstadt vor, ihr erinnert euch. Nein, die kommt nie mehr. Ja, das ist alles sehr, sehr traurig, ne? Nein, ist es gar nicht. Aber damit der schöne Freitagabend nicht so endet, hört ihr jetzt die Musik, die man sonst nirgendwo hören kann. Und dazu gibt es Comedy aus Düsseldorf von Netwind Comedy. Genau. We'll be right back. inventing new forms of life from plastic tubing. All mechanical. Blurring the boundaries in our minds between art and engineering. Biological. They're born, they grow. They age, they die. Through time evolve. Weathered and changed. An meinen Körper lasse ich keinen Schnickschnack. Da nehme ich lieber Hackmack. Huckmuck. Heckmack. Hackmack. Heckmack. Huckmuck. Wenn Sie lieber Musik hören wollen als Unfug, Huckmuck, sind Sie auf der 104,2 bestens aufgehoben. Musik aus Flingern Nord. Oh yeah! Strzewski, könnt ihr beiden bitte noch eine Kleinigkeit im Supermarkt besorgen? Das ist total lieb von dir, Martha. Aber Schultheiß ist noch hier noch im Safe. Und auch noch eine Flasche Schleiderer Giltschwasser, gnädige Frau. Nein, wir haben keine Butter mehr. Aber ihr seid ja schon in Hut und Mantel. Das ist aber sehr nett von euch. Jo, weil wir gerade auch noch in den Baumarkt latschen wollten, was besorgen für den neuen Nebenjob von Strzeski. Für den Wanderzirkus? Für die fliegenden Piuffen? Nein, gnädige Frau, für den Geheimdienst. Strzeski ist ab nächsten Monat da erdeckter Vermittler. Verdeckter Ermittler, Herbert. Was kauft ihr denn im Baumarkt? Eine solarbetriebene Kettensäge. Ha? Die gibt es in der gleichen Abteilung, wo man auch den lautlosen Sprengstoff bekommt. Alles gut für die Nerven und auch für das Gehör von dem Kandidaten. Und im Supermarkt kaufen wir denn außer die Butter noch Bio-Waschpulver und einen kräftigen Schrubber. Mit Naturposten, gnädige Frau. Kettensäge, Waschpulver, Schrubber? Wollt ihr beim CIA Gartenpflege betreiben? Martha, mit den Utensilien sind wir in der Lage, eine 1A Gehirnwäsche vorzunehmen. Apropos Gehirn, Herbert, schüttel mal mit dem Kopf. Was? Ja, wenn's rappelt, müssen wir schnell zum Schrottplatz. Wie, was? Du eine Schrippe, du! Im Buffet verbrauche das letzte Haushaltsgeld, da fahre ich wieder zurück. Das ist mein größtes Glück. Sie brauchen nicht nach Elberfeld zu fahren, um glücklich zu sein. Hören Sie einfach am Freitag Musik aus Flinger Nord. Musik aus Flinger Nord. Wir sind an jedem Ort. Ich komme gerade vom Arzt und weißt du, wovon mir immer heiß und kalt wurde? Ja klar, von dem kaputten Thermostat im Heizlüfter. Nein, Herbert, es ist eine blonde Struma. Eine was? Blonde Struma? Kann ich dir auch aus dem Baumarkt mitbringen. Da sitzen manchmal welche an der Kasse. Herbert, ich habe es an der Schilddrüse, mein Dr. Hackedicht. Was du immer hast, erst an dem dicken Knochen im Rücken, also an der Bandscheibe, und nun an der Schildkröte. Wo ist denn die überhaupt? Schilddrüse, Herbert, Schilddrüse. Und die ist am Hals und wird dick. Jo, das kenne ich. Einen dicken Hals. Immer wenn das Schultheiß zu schnell verdunstet ist. Herbert, das kommt vom Jodmangel und ich muss nur Medikamente einnehmen. Dr. Hackedicht hat mir ein Rezept ausgestellt. Warte, das kommt ja nicht in Frage. Schon wieder Rezeptgebühren. Wir haben doch noch das olle Futter vom Hansi im Schrank. Trill mit Jod-S11-Körner. Ach, Herbert. Jod-S11-Körner, Martha, das ist was ganz Besonderes. Hier mit lecker Wasser aus dem Kranen. Ach, Herbert. Thank you. fishing for crabs, hiring out deck chairs to holiday makers. But when the call comes, even in the gloom of the night, like a real life adventure hero, dawn to bring survivors to land. 40 men and a dog owe their lives to this crew. Survivors pulled through. Fisherman for life, working the coast with pots and ropes. Fishing for crabs, hiring out deck chairs to holiday makers. Und 5 verfaulte Zahnstummel, die ihnen ihr Zahnarzt sadistisch herausgerissen hat. Und sie bekommen eine Tube Wiener 21 unfrei ins Haus geschickt. Sie brauchen sich nicht jeden Quatsch anzuhören. Hören Sie lieber Musik aus Flinger Nord. Für uns. Wie, was? Ja. Martha, was ich dir eben schon sagen wollte und dir auch, Schrzeski, früher war die Musik einfach besser. Na klar, vor allen Dingen Heino und Heintje. Jo, genau, Martha, die konnten wenigstens noch singen. Wie die Hedwig aus Gedwig. Oder Matthias Schleim, verdammt, ich richtig. Oder die Hedwig aus Gedwig. Eloise, das war wirklich schön. Genau, Marlies. Marlies, das waren noch Texte wie und während sie ihm in blies, rief er ganz entzückt, Marlies. Herbert, das ist verbales Ebola. Aber du mit dem, ehrlich, klappt schon, oder Marianne fast wohl, denn schon lieber Elvis Presti mit Go to Netto. Und die Hedwig als Hedwig.

So, ihr Rübensüßchen, so schnell kann eine Stunde vorbei sein. Wenn ihr uns etwas schreiben wollt... Ja, ist klar. Dann könnt ihr das gerne machen. Bitte eure E-Mail an sb@duswelle.de oder an katalabonte@gmx.de. Und wie immer an dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt uns jeden ersten, dritten und vierten Freitag hören, wenn man uns lässt. Und auch wenn es einen fünften Freitag gibt. Immer um kurz nach neun. Es sei denn, die Fortuna oder die DEG spielen zeitgleich und werden übertragen. Wir hören uns wieder in einer Woche. Bis dahin euch eine gute Zeit und immer daran denken. Was Gutes kommt wieder. Das bestimmt ich. Tschüss. Tschüss. Kettensäge? Waschpulver? Schrubber? Wollt ihr beim Zeher? Wollt ihr beim Zeher? Ja.